Hallo und willkommen zu unserer ersten Folge von Drei Frauen in Comics, der Comic-Klatsch. Heute geht's tatsächlich für uns los. Es ist die erste offizielle Folge. Unsere Folge 0 zur Vorstellung gab es ja schon. Ja, dann schauen wir mal, wie das heute so wird. Wir sind Christine von Life for Books, Sandra von Booknapping und Ariane von Nerd mit Nadel. Ja, ich habe mir heute mal überlegt, ich fange das Ganze mal mit einer News für euch beide an. Denn ich habe heute Morgen auf der Splitter-Seite etwas gesehen, was vielleicht ganz spannend ist. Und zwar, dass der Mr. Lemire tatsächlich zum Comic-Salon Erlangen kommen wird. Es ist offiziell. Du meinst, weil er diesmal nicht abgesagt hat? Ja. Ich hörte nämlich davon, dass er schon, ich glaube, 4-mal eingeladen war und einmal einfach gar nicht gekommen ist. Und dann hat er die anderen Male abgesagt. Also er ist jetzt als Special Guest eingetragen. Okay, gut, ich bin eh nicht da. Ich auch nicht. Ich leider auch nicht. Super. Es ist schade, wir sind alle nicht da, aber es ist vielleicht für andere interessant, die hinkommen werden. Ist ja, ne? Also, ich persönlich hätte ihn gern getroffen. Nee, da muss er nach Stuttgart kommen. Da komme ich auch nicht hin. Toll. Dann gehe ich halt alleine hin. Falls jemand von euch da draußen da hingeht, also ich, Sandra, hätte gerne ein Autogramm. Ihr könnt mir das gerne zuschicken. Ihr findet mal in meinem Impressum. Oder ich schicke es einfach, ja, wir haben ja auch jetzt eine Facebook-Seite, schickt es einfach da eine Nachricht und dann geben wir euch die Adressen. Och, die Homepage kommt ja auch noch. Die wird pünktlich da sein. Ja, also hier, ne, Ariane nimmt auch gerne noch ein Autogramm, selbst in meinem Impressum. Sag doch einfach alle. Ja, also, ja. Christine, das musst du für dich selber wissen. Wir wollen dich da nicht mitziehen. Ja, ja. Ja, cool. Ja, ich dachte, das könnte ich euch noch mal erzählen. Oder habt ihr noch irgendwelche spannenden Neuigkeiten gerade? Ich weiß nur, dass, ich glaube, zum Comic-Salon Splitter sein neues Programm veröffentlichen wird. Also wieder so Vorhänge, wo dann die Alben zu sehen sind, die dann im nächsten Halbjahr kommen. Also ab November dann, glaube ich. Aber ne? Also bis Oktober ist ja, glaube ich, schon revealed sozusagen. Und dann, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob andere Verlage das auch machen. Das. Nicht, dass es noch heißt, wir wären hier ein Splitter-Kanal. Nee. Also von anderen Verlagen weiß ich es halt auch nicht. Ich war auch halt nur durch Zufall heute Morgen auf der Splitter-Seite, weil ich da nochmal eben was schauen wollte. Und da ist es mir halt aufgefallen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass auch wieder deutsche Comic-Schaffende bei Splitter mit am Stand stehen werden. Das ist immer gut. Ja. Mhm. Zu einer erzähle ich nachher was. Ja, dann, was wir heute machen wollen, haben wir uns so gedacht, ist, wir stellen jetzt euch jeder erstmal ein Comic vor. Und anfangen darf heute die Christine. Hey. So, und ich tanze direkt mal aus der Reihe. So, weil ich nämlich ja mit einem Manga starte. Eigentlich habe ich jetzt auch nicht Band 1 gelesen, sondern Band 3. Aber wenn man was vorstellen will, soll man ja erstmal von vorne anfangen. Und zwar heißt der, ja, jetzt ist die große Frage, wie wird es ausgesprochen? Sioil Arun, das fremde Mädchen von Nagabe, erschien im Tokyopop Verlag. Gibt es inzwischen 3 Bände. Der letzte ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Sind das Taschenbücher so von hinten der Größe nach vorne? Oder? A5-Format. Ah, okay. Also es ist A5, sind nicht die kleinen, sondern es ist schon ein A5-Format. Kosten aber nicht jetzt 15 Euro oder so, sondern die kosten auch 9,95. Mhm. Also Taschenbuchpreis quasi. So, dann fangen wir einfach mal an. Wer es noch nicht kennt. Ich. Und zwar gibt es hier so einen schönen, auf dem Klappentext so einen schönen Text, den lese ich einfach mal vor, weil der ist relativ kurz. Das klingt wie ein Märchen. Es war einmal an einem weit entfernten Ort in einem finsteren Wald ein kleines Mädchen, ganz allein. Sie schlief, umringt von Wesen so schwarz wie die Nacht, so furchteinflößend wie der Tod und so grotesk wie ein Gott im schwarzen Gewand. Als sie die Augen aufschlägt, steht eines von ihnen vor ihr. Sie lächelt es an, steht auf und folgt ihm in die Dämmerung. Ihre Geschichte beginnt still und leise. Also es geht quasi um ein kleines Mädchen namens Shiva. So wie die Göttin Shiva? Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Also wie die Göttin geschrieben wird. Ich glaube S-H-I-V-A. Dann ist es wie die Göttin, ja. So, das könnte sogar auch hinkommen, dass es bewusst der Name so ist. Denn sie lebt da quasi mit diesem Wesen, was sie Doktor nennt. Es hat den Namen Doktor. Wird seltsames Wesen gewandt, fremdes Wesen. Also die haben viele Bezeichnungen, aber für das Mädchen ist es einfach der Doktor. Und dieses Wesen ist halt komplett schwarz und ist größer, also ich lasse das mal mit verglichen mit einem Menschen, vielleicht so 2 Meter groß sein, hat ein Wittergeweih und auch so einen Witterkopf und ist aber auch in gekleidet. Also du siehst nur die Hände schwarz, das Gesicht schwarz, hat aber trotzdem was Düsteres an sich. Und im Vergleich dazu, das kleine niedliche Mädchen, was so im Nachthemd, so ein kleines Kleidchen ist das, immer rumrennt, das ist halt mehr so das helle Licht, das Positive und fröhliche, Unbeschwingte. Also ist so im ersten Moment, denkt man, wenn man so ist, ja gut, hat man schon 50.000 Mal gehört. Da ist halt so ein kleines Mädchen, was bei einem Fremden lebt und alle sind glücklich und die finden dann ihre Freunde und naja, so ganz ist es nicht. Weil es geht dann doch ein bisschen tiefer, weil man erfährt irgendwann mal, dass die Shiva die ganze Zeit auf ihre Oma wartet. Und du merkst aber in den Gesprächen, dass die Oma eigentlich gar nicht kommt. Sie kriegt da quasi nur erzählt, eine Oma kommt, die Oma kommt aber gar nicht wieder. Und du willst natürlich wissen, warum. Warum erzählt er ihr diese Geschichte? Und dann erfährt man dann, je weiter man dann eintaucht, merkt man dann halt auch, Es klingt so nach Rotkäppchen. Ja, nee, ist es nicht. Also man merkt dann auf einmal wirklich, es gibt dieses Gut und Böse, schwarz-weiß. Es gibt einen weißen Gott, einen schwarzen Gott. Mehr will ich da auch jetzt gar nicht erzählen, weil das geht schon in die Tiefe rein. Es gibt quasi das Dorf, was eigentlich nur aus einem Haus besteht, wo sie mit dem Doktor lebt. Und dann gibt es halt so eine Stadt hinter Mauern. Da darf sie aber nicht hin. Sie darf das Dorf nicht verlassen. Sie muss beim Doktor bleiben. Okay. Das ist sowieso das Absurde. Auf der einen Seite sieht man, der Doktor will sie beschützen. Der Doktor darf sie aber auch nicht anfassen, weil sonst der Fluch auf sie übergeht. Weil es gibt einen Fluch, der an dem Bösen haftet, an dem Fremden haftet, der sich automatisch überträgt. Hat er deshalb so einen Witterkopf? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat was eher mit diesen göttlichen Wesen zu tun. Die stellen das halt ein bisschen nicht wie Menschen dar, sondern eher so göttliche Wesen quasi. So definiere ich das. Wenn man dann aber auf einmal die andere Seite sieht, dann kommen dann auf einmal die Menschen und die Soldaten aus der Stadt und auf einmal die sagen, wir müssen diesen Fremden töten, wir müssen das Kleine retten. Da denkst du, okay, aber sie ist doch sicher beim Doktor. Ja, das ist ein bisschen, und dann so kommen aber die ganze Zeit Fragen auf, warum will der Doktor, dass das Mädchen bei ihm bleibt? Warum wollen die Soldaten, dass er stirbt? Also es geht dann, du erfährst dann in der Zeit immer mehr und du merkst irgendwann, dass irgendwas Besonderes an dem Mädchen ist. Das Mädchen hat irgendwas, wofür sich alle fürchten, aber keiner kann und will das wahrhaben und ihr sagen. Also es hat Spoiler. Es ist kein Spoiler. Ich bin überhaupt nicht ins Detail gegangen. Okay, also, alles klar. Da war jetzt kein Titel. Ich habe extra gewisse Sachen jetzt ausgelassen, damit ich da nichts erzähle. Weil es geht spannend. Also du hast wirklich, und das Schöne ist halt der Zeichenstil. Also auch wenn es jetzt ein Manga ist oder in einem typischen Manga-Verlag erschienen ist, du hast nicht das Gefühl, einen Manga zu lesen. Es hat so diesen Comic-Stil, ist sowas Skizzenhaftes, wie mit Bleistift so gezeichnet. Ganz schlicht, ganz sanft, hast du halt das Helle um die Shiva. Und alles, wenn du dann in den Wald reingehst, ist es richtig dunkel. Also die arbeiten sehr viel mit Schwarz-Weiß. Aber es ist richtig schön gemacht. Das klingt echt total gut. Wie war der Titel nochmal? Siuil, also S-I-U-I-L, Arun. Und dann Run hinten dran. Okay, wir verlinken das dann ja auch nochmal, ne? Genau, ja, ist ja. Also es klingt auf jeden Fall so, dass ich mir das nochmal angucke, wenn ich nächstes Mal... Also ich muss auch sagen, anfangs dachte ich auch so, okay. Weil es gibt ähnliche Geschichten im ersten Moment, so dieses Beschützerhafte, ein Gott beschützt jemand, also ein Gott, etwas Gotthaftes, beschützt ein Menschenkind, sowas gibt es schon. Ja. Und dann dachte ich, okay, kennst du schon, aber dann habe ich den Zeichenstil und dachte, guckst mal rein und man merkt einfach, immer wenn der Manga sich dem Ende neigt, du willst unbedingt weiterlesen. Du willst wissen, was da passiert. Selbst jetzt nach dem dritten Band, du willst wissen, wie das verdammte Ding, wie das weitergeht. Ja, das klingt also gut. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe auch jetzt noch nichts Negatives wirklich gelesen bei anderen. Von daher, aber nicht alle kennen ihn. Ist das in Schwarz-Weiß? Ja, komplett in Schwarz-Weiß. Und Einsteiger geeignet? Also wenn man noch nicht so viele Comics gelesen hat, kommt man damit gut klar? Ich denke schon, ja. Weil ist jetzt nichts, wo du kreuz und quer liest. Du musst halt nur dein Hirn einschalten. Also du musst mitdenken. Ja, das können ja auch. Das also es ist jetzt nichts zum Nebenbeilesen. Das ist jetzt nichts zum Nebenbeilesen. Man sollte sich schon darauf konzentrieren, um die ganzen Andeutungen auch mit aufzunehmen. Weil es werden viele also Andeutungen Ariane gemacht. Vielleicht dann nicht. Ne? Ups. Ich hätte dann lieber gern leichte Kost, bitte. Nee, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Weil es hat auch schon was, also ich muss auch sagen, du hast auch wirklich so, du fühlst richtig mit dir, du merkst auch richtig, wie dir das Herz schwer wird, wenn dann so gewisse Momente, wo Wahrheiten ans Tageslicht kommen und du willst da wirklich eingreifen, so nah geht einem das. Also eine wirklich emotionale Geschichte, ja? Ich finde sie sehr emotional, ja. Da war eine Frage. Bitte, ja. Der Anrufer auf Leitung 1, bitte. Ja, hallo, ich bin Sandra. Hallo. Ich wüsste gern, sind das nur diese drei Bände? Nein. Ja, oder ist das halt eine laufende Serie oder sind das nur die drei? Die läuft noch. Jetzt hast du eine gute Frage gestellt. Und ist die irgendwann abgeschlossen oder ist das so eine Ongoing-Geschichte? Soweit ich weiß, läuft die aktuell noch. Ich bin ganz fix im Hintergrund, so ganz nebenbei, diskret am Gucken. Kriegt doch gar keiner mit. Oh, ja, es gibt, oh, aber ich sehe gerade, es gibt ein Lied, das so heißt. Das ist jetzt nicht sehr passend. Okay, cool. Ein irisches Lied. Ach, das ist irisch. Ja. Man lernt immer wieder was dazu. Wunderschön. Ja, das kannst du ja vielleicht sonst nochmal nachgucken, ja. Also Sio. Oh Gott. Ja, also das ist dann irisch. Frag mich nicht, wie das irische ausgesprochen wird. Sowas wie G. Also ist eine Auf... Ich kann es ja mal rausfinden, was es genau heißt. Siehst du, das habe ich jetzt durch Zufall gerade... Das können wir dann ja so drunter schreiben. Auf unserer Facebook-Seite. Das kannst du auch in deiner Rezension, die wir verlinken werden, auf der Facebook-Seite oder an den Beiträgen. Die natürlich auch, ja. Denn alles, was wir hier heute besprechen, könnt ihr dann natürlich auch nochmal auf den jeweiligen Blog später nachlesen in Ruhe. So oder so ähnlich zumindest. Wenn ich jetzt hier auch so grob gucke, finde ich... Suchst du jetzt noch oder bin ich jetzt schon dran? Ach, ihr könnt... Ich bin hier gerade nur schnell am Klicken, aber auf die Schnelle... Wir sind am Aufnehmen. Ja, ist ja egal. Also bisher gibt es in Deutschland nur drei Bände. Fürs Ausland, finde ich leider aktuell gerade keine Angaben. Da müsste ich dann mal in die Tiefe gehen. Wir lassen uns überraschen. Aber es scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Also nach drei Bänden ist es auf keinen Fall abgeschlossen. Also das spürt man wahrscheinlich beim Lesen. Ich glaube auch nicht, dass es eine Unendlich-Reihe wird, falls da jetzt wieder die Sorge aufkommt. Also ich tippe mal auf unter 10 Bände definitiv. Weil sonst wäre es schade um die Geschichte, weil sonst wird es sich ziehen. Mhm. Hat andere zwar noch nicht darauf eingehindert, das trotzdem zu übertreiben, aber schön. Ich recherchiere und notiere es. So, dann ist der nächste, die Sandra. Was hast du denn gelesen? Oh, jetzt bin ich dran. Ja. Ja, so von wegen Splitterkanal und so. Ich habe tatsächlich einen Comic aus dem Splitter Verlag mitgebracht. Eine Neuerscheinung aus, ja, ich glaube April, ne? Mhm. Aussprache. Also man könnte denken, dieser Comic würde heißen Myre, weil er M-Y-R-E geschrieben wird, Buch 1. Aber wir haben gelernt, also es gibt nämlich ein Interview mit der Autorin Claudia Schmidt, und das ist ein Mix aus englischer und deutscher Aussprache sein soll. Und wenn ich es jetzt richtig mache, müsste es Miru heißen. Also Miru, Buch 1, der Chroniken von Yuria, wie auch immer. Das ist ein dicker, fetter Hardcover-Band. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Seiten er hat. Ich glaube 96 oder so. Ich glaube, das kommt hin. Ja. Es sind keine Seitenzahlen drin. Ich habe die hier neben mir liegen. Könnt ihr hören? Ja. Wenn es Standardlänge ist, ja. Genau. Es ist halt etwas dicker, der Hardcover-Band. Halt so ein großer Band, ne? Wie man das von Splitter kennt. Nicht diese kleinen Bücher. Die gibt es ja von denen manchmal auch, wenn es so Sammelbände sind, aber es ist ein großer. Soweit ich weiß, sollen 6 Bände, glaube ich, erscheinen. Dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Ja, worum geht's? Also außen drauf ist schon die Protagonistin und Heldin. Und zwar ist das so eine Fuchsdame, ja, die, ja, so eine, was hat die da an? So eine Rüstung, eine kleine Lederrüstung, würde ich sagen. Und im Hintergrund ist ein total genialer, weißer, ja, ich weiß jetzt, dass es ein Drache ist, aber man könnte im ersten Moment auch denken, es wäre ein Pferd, so, oder ein Einhorn, weil das hat so ein blaues Horn, was nach hinten zeigt drauf. Dieses blaue Horn und die Spitze der Schnauze, die leuchten tatsächlich auch. Das sieht man in einigen Zeichnungen. Das hat sie also mega genial gemacht. Ihr hört vielleicht schon so ein bisschen, ich bin absolut begeistert. Also aber das ist Buch echt nicht. Nee, leider nicht, aber meine Augen leuchten, wenn ich das sehe. Also ich war schon sehr angefixt einige Monate vorher, weil ich wusste, dass das erscheint und hatte gesehen, dass das auch eine deutsche Autorin ist. Mhm. Und ein Fantasy-Comic, der einfach ja, geil aussah mit Drachen und überhaupt Tier-Fantasy. Mhm. Ich liebe sprechende Tiere. Oh je, yeah, ich nicht. Also, ja, es ist also, die Personen sind halt Tiere, ne, die da so durch diese Welt laufen. Oder zumindest Tier nachempfunden. Ja, ja, also man kann schon deutlich erkennen, auch die Charaktere, ne? Der eine ist eine Schlange oder ist natürlich dann trotzdem aufrecht und gekleidet und so weiter. So wie bei Bernhard und Bianca zum Beispiel. Also ich musste jetzt ans Dschungelbuch denken. Dschungelbuch, nee, Dschungelbuch wäre dann ein bisschen anders. Nee. Ja, so da würden ja die Tiere einfach nur sprechen. Genau, so Black Sad-mäßig, falls das jemand kennt, ist bei Carlsen erschienen, ne? Genau. Glaube ich. Ja, der Detektiv, der Katzendetektiv. Nein. Großer schwarzer Kater. Habe ich noch nicht gelesen. Aber noch ein bisschen was zu Meru, so heißt nämlich diese Dame, die da drauf ist. Das ist eine sogenannte Reisende, die durch die Welt reist und auf der Suche ist, es wird nicht klar ausgesprochen, aber so wie es aussieht, auf der Suche nach dem Herzen der, jetzt kommt wieder so ein Wort, Ilduciens, das sind die Drachen, die vor vielen, vielen, vielen, ich weiß nicht, hunderten, tausenden Jahren in dieser Welt gelebt haben und in einen Krieg gegangen sind mit ihren Kindern sozusagen. Und da in diesem Konflikt wurde das Herz geraubt und wahrscheinlich versteckt. Es ist verschollen, das wird nicht verraten. Aber die Reisende, und ich glaube mal, sie ist nicht die Einzige, sie sind nur sehr selten, bewegt sich halt auf ihrem Drachen, sowohl auf dem Boden als auch im Himmel. Also, ne, also dieses Pferdchen da kann auch fliegen. Ja. Ohne Flügel. Echt total cool. Ja, ohne Flügel, glaube ich. Ja, ohne Flügel. Glaube ich. Hat aber einen ganz langen, langen Schwanz. Ja, ich sehe das schon. Ja, und ja, es ist, also es ist einfach geil. Ihr müsst das lesen. Ihr müsst da mal reingucken. So. Die Bilder sind... Ja, also ich finde phänomenal. Sie erzählt, die Claudia Schmidt erzählt sehr langsam. Fühlt sich teilweise an wie ein Artbook. Also wenn ihr mal so ein Kunstbuch, ne, also von einem Künstler, wo ganz viele Sketches und so drin sind, so fühlt sich das an. Zum Beispiel diese Miru, ich muss immer wieder gucken, wie es ausgesprochen wird, die raucht halt, ja, also Zigaretten. Und dann wird über mehrere Panels halt gezeigt, wie sie sich die Zigarette dann rausholt und dann versucht anzuzünden und oh scheiße, kein Feuer dabei hat, weil das Benzin alle ist. Also es wird eher so mit Mimik und Gestik gearbeitet, anstatt mit Worten. Ja. Ganz viel in Bildern erzählt, aber es gibt auch einen Erzähler und die Figuren selbst unterhalten sich auch, aber jetzt nicht so, doch auch, aber wird halt auch viel in Bildern gemacht und das auch sehr, sehr genial. Alles eher so erdig von den Farben her. Die Kulissen sind großartig. Also diese ganze Welt, ich weiß gar nicht, ich glaube, die könnte da hunderte Comics und Stories schreiben in dieser Welt, weil es ist faszinierend, wie viele Details in den Kulissen alleine stecken. Also schön weitläufig. Ja, einfach großartig. Die Fantasie darf sich austoben. Mhm. Klingt nicht schlecht. Die Panels sind zum Teil auch sehr groß und ich habe, obwohl wenig Text auf einigen Seiten war, wirklich an den Bildern geklebt. Und es gibt manchmal so Charakterstudien in Büchern, in so einem Sketchbook, dann mal manchmal hinten, die dann als Anhang oder so dabei sind. Ja. Und hier ist es im Comic, also dass du das Gefühl hast, du hast eine Charakterstudie des Protagonisten, der Protagonistin vor dir. Und es ist eine Frau, ne? Das ist ja durchaus was. Also eine handelnde Protagonistin, die ein Eigenleben hat. Selbst der Drache ein Mädchen, ist so. Eine Dame. Der Drache ist auch eine Dame, ne? Der heißt also Varuk, was ja erstmal nach Avatar klingt, weil da heißt ja auch eins dieser Wesen da, glaube ich, so. Aber das wird bestimmt anders ausgesprochen. Da kann ja mal irgendjemand, die Claudia Schmidt, alias Elektra Fencer, ist auch ihr Alias, mal fragen, weil die wird nämlich auch auf dem Comic-Salon Erlangen sein. Ja, also ich bin begeistert. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon geredet habe, keine Ahnung. Alles gut. Wir haben noch Zeit. Ja, ne? Ja, ja. Ich habe auch schon reingeguckt und ich muss sagen, ich habe irgendwie diese erste Seite nach der Vorgeschichte, wo du einfach nur die Welt siehst, so Gänsehaut. Ja. Wirklich, ist ganz klasse. Die Seiten fühlen sich dicker an als sonst. Und irgendwie, wenn ich das aufschlage, ne, das Buch hat das gleiche Format wie die anderen Comics, habe ich aber das Gefühl, das wäre größer. Ja. Ich weiß nicht, ob das an diesem schwarzen Rahmen liegt, der um die Bilder liegt. Also es ist wirklich also sehr, sehr gute Fantasy. Ja, hochwertig, super Fantasy mit tollen Charakteren und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch schon. Es gibt eine schöne Webseite dazu von der Autorin. Sie hat das ja auch nicht ganz alleine gemacht. Das ist doch der Matt W. Davis. Two Davis heißt er wohl auch. Also zwei Davis. Der auch viel, glaube ich, für Computerspiele und so macht. Und auf ihrer Webseite hat sie ein Interview. Und das können wir mal verlinken dann. Das wird dann auch in meiner Rezension verlinkt werden. Da sind dann nochmal viele interessante Sachen drin zur Serie, die auch per Crowdfunding, soweit ich weiß, ins Leben gerufen wurde. Weißt du, in welchen Zeitabständen die Bände erscheinen? Also sind da große Sprünge dazwischen oder ist das jetzt ziemlich gerafft? Der nächste ist schon angekündigt bei Splitter. Der ist schon angekündigt. Ich glaube, der kommt jetzt bald, ne? Ja. Ich glaube, irgendwie Oktober habe ich jetzt im Hinterkopf. Ja, kann sein. Gut, also nicht ein Jahr warten. Nee, das glaube ich nicht. Also jetzt nicht für den nächsten Band. Ich habe auch gesehen, sie hat schon was Neues vor, was auch in derselben Welt spielt und irgendwie so ein Nebencharakter ist. So ein kleines, weißes Tierchen mit großen Augen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine Katze war oder so. Das steht auch auf ihrer Webseite. Also es lohnt sich, da hinzugucken. Da ist auch noch ein Video und so. Ich habe gar nicht geschafft, alles anzugucken bisher. Vielleicht spricht sie irgendwie in dem Video mal was aus für uns. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich super. Ja, also ich bin sehr begeistert. Guckt einfach mal rein, ob euch das liegt. Es mag sein, dass es dem einen oder anderen einfach zu langsam erzählt ist und zu wenig Text. Aber ich finde es genau richtig, so wie es ist. Also wenn die Zeichnungen stimmen, stört mich sowas nicht. Ja, wobei, also ich muss also weißt du, wenn die Geschichte, wenn die Bilder die Geschichte erzählen, dann brauche ich viel Text. Also. Ja. Das macht ja auch einen guten Szenaristen aus, ne? Szenaristen und Zeichner. Also, dass diejenigen auch in Bildern erzählen können und das kann sie wirklich gut. Die Story ist halt auch einfach gut. Mal ein bisschen andere Wesen. Sehr schön. Und es ist Einsteiger geeignet. Also, falls ihr noch nicht viele Comics gelesen habt oder auch einfach keinen Bock auf irgendwie anstrengende Pendelführung und so seid, ja, das ist, braucht ihr keine Bedenken haben, könnt ihr auch jemandem schenken, der Comic-Einsteiger ist und einfach Fantasy-Fan oder Drachen-Fan. Sprechende das Tiere mag. Sprechende Tiere, Leute, sprechende Tiere. Ich liebe es. Ja, und nicht an das Dschungelbuch denken. Nein. Es gibt einen schönen Artikel auf Fischer Tor online, die haben doch so eine schöne Webseite. Da gibt es einen Artikel zu Tierfantasy, den verlinke ich auch noch. Da sind dann auch noch mal viele Beispiele. Ja. Das wird spannend. Ich glaube, du wolltest auch noch was aus der Folge 0 berichten. Ja, bitte. Ah, ihr meint das Buch. Genau. Ja. Ja, jetzt mal eben einmal zurückgespult. Ganz anderes Thema. Wie redet denn über einen Manga von Christine, ne? Irgendwie dieses mit den Parasiten. Und ich hatte gesagt, ich habe mal einen Roman angefangen und fand ihn so eklig, dass ich aufhören musste. Und den habe ich rausgesucht. Das ist, der Titel ist Infiziert. Okay. Von, ich weiß nicht, Simon Siegel, Simon Siegel. Noch nicht, also Infiziert ja, aber nicht den Autornamen, habe ich noch nicht gehört. Das ist ein Horrorroman tatsächlich. Oh. Und wahrscheinlich ist es deshalb, genau, ich habe dann auch gleich gedacht, als ich es wiedergefunden habe, ja klar, Horrorroman, da steigt ihr beide gleich voll drauf ein. Und ich fand es einfach eklig, aber das ist er, Infiziert. Okay. Erschienen bei, weiß ich nicht, Knauer oder so? Ich wollte gerade sagen, der ist aber schon älter, den gibt es bestimmt nur noch gebraucht, oder? Ja, heck doch mal eben rein, du tippst doch da schon. Ja, ja, aber ich finde es eben nicht, das ist nämlich das Problem. Mhm. Oh. Okay. Ja, ich glaube, der heißt Simon... Sicher, dass Simon Sinek. Ja, aber Sinek ist der Nachname, nicht Siegel. Oder? Nee, das ist Siegler. Noch ein anderer. Oh Gott, jetzt gibt's die totale Katastrophe hier. Jetzt. Simon Siegler. Simon Siegler. Scott heißt der. Super. Also jetzt ganz anders. Outtake. Der heißt ganz anders. Okay. Wie heißt Scott? Das? Scott? Scotty. Siegler Scott oder Cycler oder so. Den Autor kenne ich, ja. Ja, scheiße, wir dürfen ja scheiße sagen. Ich habe mir Simon aufgeschrieben, keine Ahnung warum. Der ist es auf jeden Fall. Genau, der hat immer so abgefahrene Cover, ne? Und das ist Heine, ne? Das ist gar nicht Knauer. Stimmt, das ist Heine. Dann bestimmt aber... Ja, naja, der hat mehrere solche Sachen geschrieben, die Cover sind ziemlich... Naja, die sind ja noch harmlos, die Cover. Ja, kennt ihr was von dem? Nö. Also den Autor kenne ich, ja, aber... ja, also ich will nichts weiter von ihm kennenlernen. Ja, ist im Fester Verlag sind auch Bücher von dem erschienen, daher kenne ich den. Ah, alles klar. Ja, aber ja, falls ihr den mal lest, dann sagt mal, wie es euch gefallen hat. Ich fand es furchtbar eklig. Aber wenn ich hier so gucke, der hat durchweg gute Bewertungen, also so schlecht ja. Kann es nicht sein. Ist ja nicht schlecht, ich glaube, das ist Sandras Ding. Genau. Ich lese das, ich überzeuge, ich erzähle das nach. Ja, bitte. Aber ohne den Extrem-Ekel-Faktor. Ich fand das einfach so doof, weil der sich nur mit seinem Arm beschäftigt hat immer und immer dann beschrieben wurde, wie die Würmer da irgendwie rauskommen. Und so. Also ich weiß das auch nicht mehr so genau. Genau. Ja. Ah, schön. Ja, so viel zu unserem Rosa Glitzer Niefer Podcast, in dem wir über Würmer in Armen sprechen. Ah, dazu hätte ich, glaube ich, jetzt direkt am liebsten noch was hier von dem Kuchen. Sind das Pinienkerne oder Maden, die da oben drauf sind? Ich glaube, die sind sich nicht sehr. Also, meinst du die kleinen Augen da vorne dran? Ja, ja. Ja, so knusprige Maden. Ah, cool. Habe ich jetzt frisch geröstet. Ist so der neue Touch, so mit Insekten. Hm, super. Soll ja gesund sein. Knuspern. Da drüben haben wir noch welche mit Mehlwürmern. Hm. Super. Bis jetzt hatte ich auch schon nur ein Mehlwurm. So Erdbeerkuchen mit Streuseln drüber. Hat was. Ich hatte eben schon ein Stückchen Erdbeerkuchen. Aber ohne Streusel. Hm. Ich nehme dann ein Stück Kuchen oder so. Genau, und noch ein Käffchen dazu. Ja, gerne. Ein Cappuccino. Cappuccino, ja. Ich mache dir was fertig. Sonst kann ich ja, solange du dann auf dein Cappuccino wartest, Sandra, mal von meinem Comic erzählen. Ja, gerne. Sehr gerne. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich gelesen für euch Tüti von Dominik Wendland. Erschienen beim Jaja Verlag. So, ihr zwei wisst ja schon, wer oder was Tüti ist, aber die Menschen da draußen vermutlich nicht ganz so sehr. Darum muss ich, glaube ich, vorher noch mal was kurz klarstellen. So viel weiß ich auch noch nicht, ne? Ich weiß nur, dass Tüti total cool ist. Erzähl weiter. Okay. Ich möchte jetzt erstmal klarstellen, ich bin nicht komplett irre. Also ja, ich habe einen an der Klatsche, ich bin so normal verrückt, aber man müsste mich jetzt nicht direkt in die Klapse stecken und weil ihr vielleicht auf den Gedanken kommen könntet, warum ich euch diesen Comic vorstelle. Ich muss das auch nochmal betonen, ich bin nicht alleine. Tüti ist für den Max und Moritz Preis nominiert, der auf dem Comic Salon Erlangen verliehen wird. Ja, ich kenne mehrere Fans übrigens. Das ist beruhigend. Denn alle anderen werden jetzt bei meiner Beschreibung von Tüti sich denken, hat die eigentlich voll ein an der Schacke, warum liest die das? Denn Tüti ist eine Tüte. Trommelwirbel. Wie bitte? Eine Tüte. Eine weiße Plastiktüte. Ach. Ist das eine Protagonistin oder ein Protagonist? Sie ist eine Protagonistin. Sie ist, ich wollte sagen, da ist ein I drin. Tüti ist eine Rebellin, eine Liebhaberin, aber auch eine Regentin. Sie verändert sich im Laufe des Comics. Also es ist sehr spannend. Tüti kann im Gegensatz zu unseren hübschen Tieren aus dem vorherigen Comic nicht sprechen. Das heißt, sie ist stumm. Und ihr Umfeld interpretiert ihr Handeln, wobei es nicht ganz klar ist, ist das jetzt wirklich, interpretieren sie ihr Handeln oder reflektieren sie einfach nur auf sie? Aha, das musst du erklären. Also, das je nach Umfeld geht anders mit ihr um. Das heißt, ist es jetzt wirklich so, dass sie den Eindruck haben, Tüti meint jetzt etwas gut oder meint es böse? Oder ist es eher so, jemand, der eher böse ist, reflektiert das jetzt auf Tüti und sieht sie jetzt in dieser Rolle, auch böse zu sein? Oder eben auch gut zu sein, wenn das jemand Gutes ist? Also als Mordwerkzeug. Das wird da nicht ganz klar. Es wird dann nicht ganz klargestellt. Nicht die Tüte über den Kopf stülpen. Ja, genau. Tüti tötet. Okay, gut, dann hätten wir das. Tüti tötet, die Frage ist nur, ist es aus einem positiven oder negativen Situation heraus? Dass das, vielleicht ist es ja einfach nur ein notwendiges Übel, jemanden umzubringen. Hat Tüti eigentlich auch eine Origin? Nein, leider nicht. Oh. Leider nicht, aber Tüti gehört zum Anfang des Comics halt tatsächlich einer Gruppe Rebellen an. Ja, und Tütenrebellion. Ich sagte ja auch, sie ist Liebhaberin. Sie hat auch einen Kerl, mit dem sie was am Laufen hat. Das geht da auch heiß zur Sache. Mhm. Also, Tüti ist zu sexuellen Handlungen in der Lage. Und das ist dann auch ein Tüterich? Oder das ist ein das? Mensch. Ah, Tüti ist die einzige Tüte, die in dem Comic vorkommt. Ansonsten gibt es hauptsächlich Menschen und Vögel. Tüti lässt sich halt gerne. Ist schon schräg, oder? Also. Ja. Das klingt sehr schräg. Ich glaube, hast du ein paar Bilder in deinem Beitrag dann? Ja. Weil es kann. Also, ich habe ja ein bisschen was gesehen, aber das kann man sich, glaube ich, total schlecht vorstellen, ne? Ja, eben. Also, ich habe ja gesagt, ich muss vorher klarstellen, dass ich nicht voll einen Anaschaka habe, euch jetzt über einen Comic, über eine Tüte zu erzählen. Denn es ist tatsächlich so, es ist eine wirklich gute Geschichte. Die ist durchstrukturiert, die ist erklärt. Es ist auch wirklich sehr schön, die ist in drei Kapiteln aufgeteilt, die halt auch wirklich für sich als einzelne Kapitel funktionieren. Die Kapitel beginnen immer auch mit Vögeln. Tüti fliegt am Himmel gemeinsam mit Vögeln. Mal mehr, mal weniger friedlich. Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber es klingt irgendwie. Es wickelt sich Tüti auch um die Beine der Vögel, so wie das manchmal so schrecklich bei Fischen und Plastikringen so. Es ist. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Es sei denn, sie hat was gegen die Vögel, dann würde sie es wahrscheinlich machen. Mhm. Also sie hat auch tatsächlich auf den ersten Seiten einen Zusammenstoß mit einem Vogel, aber dieser Vogel hat ja auch einfach einen Fisch aus dem Wasser gemopst und gegessen. Hat ihr wahrscheinlich einfach nicht gepasst, dass sie ihn deswegen zu Fall gebracht hat. Chris, ich höre Christine die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe hier meinen Spaß. Ja. Und ich kenne sie noch nicht mal. Ich habe nur auf der Messe mal reingeguckt. Warum gefällt es dir so gut? Also es ist halt tatsächlich, es ist eine gut erzählte Geschichte. Es hat einen schönen Handlungsfaden. Tüti macht eine Entwicklung durch. Es ist dabei halt nicht ganz klar, macht sie wirklich diese Entwicklung durch oder ist es halt wirklich, dass auf sie reflektiert wird, dass das Umfeld, in dem sie da halt gerade ist, sie zu dem macht. Ist das so ein bisschen... Also es ist halt irgendwo zwischen witzig und wir nehmen uns nicht ganz ernst zu. Eigentlich ist die Geschichte schon ernster. Also man muss sein Hirn mitnehmen, wenn man das liest. Ein Hauch. Man darf es nicht abschalten. Also du darfst es nicht komplett abschalten. Ich glaube, wenn du das komplett abschaltest, dann hast du auch einfach, glaube ich, keinen Spaß an Tüti. Es ist Da hast du aber auch keinen Spaß am Leben. Ja. Wenn du das abschaltest. Also ich möchte auch bitte nichts lesen, wo ich mich abschalten muss. Ich glaube, sowas haben wir hier sowieso nicht. Nein. Nee. Und Ist das ein Krimi oder Coming of Age? Ist weil ein Krimi, wenn er sich entwickelt. Es ist ein Krimi. Es ist tatsächlich eine Crime-Geschichte. Und es ist, also ich finde auch den Zeichenstil ganz spannend. Also ich habe den gesehen, ich habe so ein Plane geisterte mir im Kopf rum. Das ist halt einfach tatsächlich der Stil von Dominik Wendland. Die Hintergründe ist komplett einfarbig zu gestalten. Mhm. Also da gibt es keine Schattierung. Das geht dann teilweise so weit, dass ein Zimmer mit einem Bett und einem Sessel drin, es ist alles komplett gelb. Es gibt Striche, dass das andeutet, wo was ist. Und es gibt noch ein Fenster, was dann auch einen blauen Hintergrund hat, weil ja draußen blau ist. Aber es ist wirklich teilweise dann so, es ist gelb. Es ist gelb, okay. Es ist mit Strichen. Du kannst aber erkennen, was es ist. Es ist einfach gelb. So arbeitet er ständig mit Hintergründen. Andersrum haben tatsächlich dann die Vögel und Tüti und die Menschen, die haben Schattierung. Die haben mehr Tiefe. Ja, ich bin total neugierig. Ich habe ja schon reingeguckt und wir hatten ja das Glück, Ariane und ich, dass wir uns einen Sketch von Dominik zeichnen lassen durften auf der Leipziger Buchmesse. Ja. Da habe ich dann auch schon mal reingeschaut und es ist schon sehr genial und sehr, sehr netter, lieber Künstler. Ne? Ja, und es ist halt auch, Tüti zu beschreiben, klingt halt einfach irgendwie, ja, es klingt halt einfach total strange. Also es ist total gut, es macht Spaß zu lesen, aber es klingt halt unheimlich strange. Aber es ist halt auch künstlerisch durchaus schön, obwohl in Anführungszeichen, ne, bei Marie ist ja diese ganzen Weiten, Strukturen, Details, das hat er ja alles nicht. Aber er arbeitet anders. Er arbeitet zum Beispiel damit, dass einzelne Panel, einzelne Segmente in Tütis Flug abbilden, dass es dann irgendwie letztendlich so endet, dass du drei Panel auf einer Seite hast, aber in Wirklichkeit eine Splashpage ist. Mhm. Wie viele Seiten hat der Band? Das ist ein Softcover, oder? Das ist ein Softcover und er hat natürlich auch keine Seitenzahlen, dass ich es direkt nachgucken kann, aber ich meine, es waren irgendwie um die 50. Mhm. Ja, ist etwas dicker, gell? Ja, es ist auch ein One-Shot. Die Geschichte ist beendet am Ende. Sie endet auch wieder mit Vögeln. Nicht spoilern! Ich sag nur, sie endet mit einem Vogel. Sie endet mit Vögeln. Ja. Ich lache die ganze Zeit hier schon. Das passiert aber schon im ersten Kapitel. Und meine liebe Sandra, du hast ja ihren Freund, ihren Lover gezeichnet bekommen von Dominik Wendland damals, während ich Tüti bekommen habe. Ja, absolut. Ich kann das ja dann mal zur Verfügung stellen, da in unserem Beitrag. Ja, bitte. Den Sketch, den ich da habe, von Tütis Liebhaber. Und damit ihr sie wieder vereinen könnt. Ja. Vereinen. Aber es ist so schön, irgendwann kam mir tatsächlich so plötzlich über diese mehr oder minder Sinnhaftigkeit, ein Comic über eine Tüte zu machen, kam mir auch mal Rubber in den Kopf. Ah. Also ich muss da eher an American Beauty denken, wenn ich an fliegende Tüte denke. Kann ich nachvollziehen, aber kennst du den Film Rubber? Spontan nicht, nein. Es ist ein Autoreifen, der Leute tötet. Er macht es aus Gedankenkraft. Doch, habe ich, habe ich. Ariane ist Spezialistin so ein Tele-5-Film ist das. Hey, Entschuldigung, das war ein Filmprojekt, ja? Das war ein Filmprojekt von Filmstudenten und es ist ganz hervorragend. Ich liebe diesen Film. Das klingt wie ein Tele-5-Film. Ich liebe Tele-5, also. Ihr müsst, Christine, du musst wissen, dass mir Ariane irgendwann mal ein Foto schickte, dass Rubber draußen vor der Tür oder auf der Straße liegen würde. Das hat sie aus dem Büro, glaube ich, fotografiert. Da lag ein Autoreifen auf der Straße. Okay, die Autoreifen greifen an. Aber ja. Also, wenn Tüti brutaler gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch viel früher mit Rubber assoziiert. Aber ich wollte gerade sagen, der ist noch gar nicht so alt, gell? Doch, geht so. 5 Jahre? 6 Jahre? Oh, doch, das ist schon ein bisschen, ein paar 2010. Jahre. 2010. Ja. Komm, sogar 8. Ja, die Bewertungen sind aber nicht sehr gut dafür. Mensch. Aber es ist auch ein französischer Film. Was? Solche Filme dürfen nicht gut bewertet sein. Ach so, solche Filme dürfen nicht gut bewertet sein. Nein, dann machen sie keinen Spaß mehr. Also, wobei ich glaube, Rubber ist immer noch zu gut für Schläferz. Ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Irgendwann schafft das auch hin. Irgendwann schafft das auch da rein. Ich warte auf den Tag. Ja. Ja. Möchtet ihr sonst noch was zu Rubber oder Tüti wissen? Ist es Einsteiger geeignet, frage ich jetzt mal. Es ist, würde ich sagen, Einsteiger geeignet. Aber man muss sich halt auf sowas einlassen können. Es ist halt ein bisschen abgedreht. Es ist ein Comic über eine Tüte. Er macht Spaß. Hm. Ich würde Einsteiger mit Sternchen fast sagen. Ja, Einsteiger mit Sternchen. Weil vom Stil her würde ich auch sagen Einsteiger, aber vom Inhalt würde ich nicht sagen Einsteiger. Hm. Damit Sternchen. Ja. Ja. Mit Ranken und Sheets. Also ich glaube, wenn man jetzt den anspruchsvollen Buchleser sagt, ach, hier ist ein Comic, guck mal da rein, und man gibt ihm Tüti, läuft er schreiend weg. Da muss man ihm schon irgendwie was anderes geben, aber... Klischee, genau. Aber ja, also, ja. Ne, aber alle, die sonst auch, ja, jetzt hatten wir ja schon den Trash-Film, ich glaube, die würden damit Spaß haben, aber auch die, die sich vielleicht auf die künstlerische Komponente durchaus einlassen. Mal was anderes, etwas, was aus der Reihe tanzt oder fliegt. Etwas, was sich aus der Reihe treiben lässt. Bei uns gibt es viele von diesen Dingen, die sich aus der Reihe fliegen lassen. Ja. Okay, nee, sonst habe ich auch weiter nichts. Ich glaube, wir haben am Anfang ganz vergessen, dass wir Gewinnspiele haben. Genau, oder? Denn wir haben, tada, ein Gewinnspiel. Ich wollte gerade dazu überleiten, denn Sandra darf nämlich das Gewinnspiel vorstellen, aber sie hat ja schon zu sich selbst quasi übergeleitet. Ups. Du hattest gefragt, ob wir noch was haben, und da fiel mir ein. Oh, ich habe gefragt, ob ihr noch was zu Tüti habt. Ja, Christine, hast du noch was zu Tüti? Zu Tüti? Nee. Also vielleicht mögen ja meine Tüten Tüti, aber nein. Ariane, hast du noch was zu Tüti? Urteilsbehaftet Tüti gegenüber. Tüti mir nicht zu. Ariane, hast du noch was zu Tüti? Nur, dass ich sie verteidigen möchte gegenüber Christine. Okay. Gut. Jetzt ist mein Kugelschreiber runtergefallen, dass ich mir keine Notizen mehr machen kann. Ich mache das jetzt auch hier irgendwie anders. So, Gewinnspiel. Wir haben ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich was zu Tüti, denn wir verlosen nicht nur ein Exemplar von Tüti, sondern auch eins von dem Hardcover-Band Miru, Band 1. Und wenn ihr einen der beiden Bände gewinnen wollt, dann sagt uns doch bitte, welche Comics, Bücher oder auch Filme ihr mit sprechenden Tieren so besonders gerne kennt, gerne mögt oder was ihr da kennt. Also sagt uns einfach ein oder zwei Titel und kommentiert das Ganze. Ja, was haben wir gesagt? Unter unserem Twitter-Account. Mhm. Ne? Oder wir haben auch jetzt eine Facebook-Seite, 3 Frauen & Comics. Und ich weiß nicht, ist unsere Webseite bis dahin fertig? Wir hoffen das mal. Dann könnt ihr auch da unter dem Beitrag kommentieren. Ihr habt aber immer nur ein Los. Genau, es gibt keine Sonderlose. Genau, wenn ihr möchtet und sagt, also Tüti ist echt total genial, aber Fantasy findet ihr echt mies, möchtet ihr nicht lesen, dann schreibt es einfach dazu, wenn ihr nur an einem der beiden interessiert seid. Dann berücksichtigen wir das. Und ausgelost wird dann kurz vor der Folge 2, die dann ja am 3. Sonntag im Juni kommt. Das ist dann, haben wir das Datum? Ich guck mal. Wir sind super vorbereitet. 17. Juni. 17. Juni. Ist das nicht der Unabhängigkeitstag, wo ID4, also wo die Außerirdischen kommen? Ey, jetzt? Ist das 17. Juni oder Juli? Ist das der Juli oder Juni? Es ist der Juli und es ist der 4. Juli. 4th of July. Mhm. Ach so, das meinst du? Ja, ich wollte sagen. Independence Day ist mein anderer. 17. Juni. Independence Day. Ist das echt der 4.? ID4, ja. Ah, heißt ja auch deshalb 4. Hätte ich auch mal eher drauf kommen können. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat dieses Datum was für mich. Naja, auf jeden Fall, könnt ihr einen von den beiden Comics gewinnen. Also nicht beide, weil ihr habt ja immer nur ein Los, ne? Und ein Los ergibt ein Comic und nicht zwei. So einfach ist das. Also kommentiert und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht. Und es lohnt sich. Ja, lohnt sich. Tüti ist toll. Miru, ebenso. Oh Mann, das ist so schwer. Myre. Ich sage einfach, Myre könnt ihr auch gewinnen. Buch 1. So. Also ich hätte jetzt gerne noch Schokokuchen. Oder Brownies, Ich habe frische Brownies gemacht. Oh, ich hätte auch noch den Käsekuchen da. Den New York Cheesecake. Was, den haben wir noch? Ich dachte, der ist schon aus. Weiß nicht. Sandra, hast du den schon wieder irgendwo gebunkert? Ist da noch welche? Aber ich hätte gerne ein Käsebrot. Gibt's das auch? Käsebrot? Nein. Ich hatte eben schon... Wie wär's mit Chips? Ich hatte schon Karamellsahnetorte. Oh geil, Chips. Nicht, nein. Das Taurin drin, lieber nicht. Na, Christine, erzähl mir doch mal, was liest du denn gerade oder was planst du zu lesen oder hast du noch irgendwelche anderen besonderen Sachen, so, von denen du uns berichten willst? Der Brownie schmeckt noch. Kannst du mal schneller kauen, damit wir hier mal zur Sache kommen? Also ich habe da was ganz Frisches, weil ich war ja heute im Comicladen. Da wir, als wir die Eisaufzeichnung hier machen, war ja Comic, gratis Comic-Tag. Und da ist ja wie in einem Buchladen. Man geht rein und kann ja nicht ohne wieder rausgehen. Oder wie in einem Buchladen ist gut. Ist, ja, für mich. Wie in einem Buchladen. Und ja, zwar ist unter anderem heute der zweite Teil von Bestiarius in meinem Tütchen gelandet. Nicht in Tüti, in meinem Tütchen. Von Masazumi Kakizaki. Ich weiß nicht, ob kennt man vielleicht. Der hat unter anderem auch Green Blood gemacht zum Beispiel. Auch sehr genial. Ja. Das habe ich sogar. Ich hoffe, ich glaub, einer Hörer von euch beiden das. Hat das. Ich wollte sagen, das. Einer von euch beiden hat das, glaube ich. Mhm. Echt? Empfohlen ab 16 Jahre. Sehr traumhafter Zeichenstil. Geht halt um Drachen und Orks und Wesen und cool. Ehre und Erziehung und Leiden und Leben. Also sehr genial. Also ich mag ja sowieso den Zeichenstil von Kakizaki. Der ist super. Das kann ich mir übrigens gut merken. Kakizaki. Ist gut. Ja, wird mit K auch geschrieben. Also. Und Bestiarius heißt das, ja? Ja, wie die Bestie. Okay. Wenn ihr den Namen jetzt noch dreimal sagt, sage ich euch, was ich damit assoziiere. Nee, wollen wir nicht. Ist im Egmont Verlag erschienen. Also wenn man sucht, findet man es aus. Gibt, glaube ich, nur und das hast du jetzt heute mitgenommen, ja? Das habe ich heute mitgenommen und das wird auch nachher direkt aufgemacht und verschlungen. Das wird nicht lange irgendwo rumliegen. Das staubt nicht ein. Dafür sind die zu schade. So, und ihr? Habt ihr auch was gefunden? Also, Ariane, du hattest ja gefragt, was wir gelesen haben oder neu haben oder was auch immer. Ja. Ne? So. Ich habe also zwei Sachen, wo ich total begeistert war. Ich habe ein paar Comics gelesen, so da, seit dem letzten Aufzeichnen. Und ich bin jetzt angefixt worden von Fear Agent. Ist bei Image erschienen. Und es ist ja mega genial. Ich kann dazu sagen, Ariane und ich haben schon die Trades der Serie jetzt vorbestellt. Die ist wohl schon länger abgeschlossen. Und es ist irgendwie so, ja, total palpig. Science Fiction und da läuft halt so ein Typ rum, wie heißt das noch? Alien Exterminator und wie so ein Indiana Jones im All, der aber nicht Nazis, sondern Aliens erschießt und killt und ja, und da gibt es so Kopfgeld drauf und die werden so kategorisiert, Alien der Klasse A bis Z und ab einer bestimmten Klasse darf man sie halt killen. Und okay. Davor halt nicht, weil dann sind sie vielleicht intelligent und ja, aber es ist echt total palpig und ein Riesenspaß. Also sie sind erst intelligent und dann dumm, oder? Nö, das weiß man nicht so genau. Also sind sie eher so gefährlich oder könnten Intelligenz haben und auch nett sein, wenn sie wollen? Ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, klassifiziert auf einer Liste. Ich habe ja nur diesen Image First Band gelesen. Ah, okay, das sind so Hefte, die gibt es für $1, wo immer das erste Heft abgedruckt ist. Und also wenn ihr in einem Laden seid, wo es auch US-Comics gibt, dann kann man so ein Image First mal bestellen oder fragt einfach mal nach. Und so einen hatte ich mir auch geordert und ja, ist also echt, ich finde es total cool. Und hier der Steffen von Podcast Nerd Nerd Nerd, wenn ich mich nicht täusche, so heißen die, ne? Mhm. Steffen Universum auf Twitter, der sagte, dass das wohl auch verfilmt werden soll. Das wäre ja die Rolle für Bruce Campbell. Ja. Also der Typ sieht auch so ein bisschen so aus. Ach. Also das wäre so, ja, so ein bisschen in Richtung Rubber, aber mit Aliens und so. Ich bin, also wenn ich es nicht schon bestellt hätte, ne, würde ich es nochmal bestellen. Ja. Ja, also wer das noch bestellen will von euch da draußen vielleicht, kommen jetzt im Juni, kommt der zweite Trade jetzt nochmal neu raus in den USA, kostet $24,99 und Band 1 ist wohl schon erschienen. Ja, und es, wie gesagt, die Serie ist schon ein paar Jahre abgeschlossen, aber es kommen halt jetzt nochmal Neuausgaben, vielleicht wegen des Films, keine Ahnung. Ja, dann wäre es ja eher vom Vorteil, nach dem Film es rauszubringen. Mhm. Nee, ist meistens, dass es davor schon kommt. Bei Büchern ist es umgekehrt. Ja, Bücher halt. Ja, oder es läuft parallel an. Ja. Aber der Nachteil ist, dann wird dann meistens halt der... Ja, dann kommt dann immer das Buch zum Film, was vorher... Ja, und das Cover vom Film. Ja, aber vielleicht kommt der Film ja jetzt auch. Und naja, übrigens, Comics sind Bücher. Ja, Comics sind Bücher. Comics sind Bücher. Das ist genug. Also ich habe hier auch noch was Illustriertes liegen. So ist das nicht. Das Zweite sage ich auch noch schnell, beeile ich mich. Ich habe letztes Mal gesagt, ich lese was mit einem antiken Superhelden, nämlich Odysseus. Und das habe ich gelesen inzwischen. Und es ist total geil. Es gefällt mir super gut. Ja, habe ich gesehen. Von einem deutschen Autor, Andreas Kiener. Ich dachte, der ist Österreicher. Es ist irgendwie... Ach so, ja, aber deutschsprachig. Das stimmt. Entschuldigt. Deutschsprachig. Ja. Es liest sich wie so eine Reportage, die man manchmal sieht auf Arte oder wie so eine Recherchedokumentation. Wie war Odysseus? Und da geht halt ein Gelehrter mit seinem Lehrling, mit seinem Helfer auf Reisen und befragt alle, so Kalypso und ach, diese ganzen schrägen Vögel von damals. Es ist echt super. Dazu kommt noch eine Rezension bei mir. Kann ich nur empfehlen. Erschienen bei Edition Moderne, weil wir Schweizer sind. Mhm. Das ist ein Insider übrigens. Auch Buchmesse. Erzählen wir irgendwann mal, was das bedeutet. Ja, und Ariane, wie sieht es bei dir aus? Ich habe hier ganz, ganz, ganz frisch reinbekommen. Alberto Brescia, Lovecraft. Ah, ja, ja. Vom Avant Verlag. Italiener? Ist das ein italienischer Autor? Ich glaube. Ich kann es dir ad hoc nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass er 1992 für sein Lebenswerk mit dem Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet wurde. Mhm. Wo er geboren wurde, steht jetzt spontan nicht auf dem Cover mit drauf. Aber ich bin schon ganz gespannt. Also ich liebe ja Lovecraft. Und ich hatte mal kurz reingeblättert. Es ist halt auch alles schwarz-weiß, sehr skizzenhaft, teilweise Bleistift, teilweise mehr Kohlezeichnungsmäßig. Ja, ich wollte gerade sagen, was ich gesehen habe, auch dieses Kohle. Und das hat mir eigentlich nicht so zugesagt, weil ich der Stil, ich verbinde mit Lovecraft ein bisschen was anderes. Ja. Ich habe auch schon reingeguckt und finde es auch sehr genial. Nee, meins ist es nicht mein Stil. Ich bin gespannt, ich habe noch nicht so richtig angefangen. Vielleicht war auch der Ausschnitt ungünstig, den sie da als Leseprobe haben, das weiß ich nicht. Das kann auch immer mal sein. Aber ich bin neugierig. Ich hatte schon mal ein Sammelband Lovecraft, was verschiedene Autoren und Zeichner gemacht haben. Und das hat sich ziemlich schwer lesen lassen. Und hast du alle Lovecraft-Sachen gelesen, die Romane? Ich möchte nicht behaupten alle, aber so ziemlich alle gelesen. Also ich fange damit an, gerade. Ich wüsste gerade nicht, was mir noch fehlen würde. Also ich habe ehrlich gesagt nur ganz wenig gelesen und da war ich ganz jung, also unter 15, glaube ich. Und da habe ich das nicht richtig verstanden. Und ich habe aber so, kennt ihr diese Gruselkabinett-Hörspiele von Titania Media? Ja. Die sind ja mega genial, die sammle ich. Eine der wenigen Serien, die ich sammle. Und da gibt es echt super gute Lovecraft-Umsetzungen. Ja, da mag ich ja lieber die Bücher. Ich guck mal, wie mein illustriertes Buch sich so macht dann demnächst. Ich habe auch... Ja, vielleicht kann mich ja, wenn du fertig bist, vielleicht kannst du mich ja dann noch überzeugen. Richtig. Also es wird definitiv besser sein als irgendwie mein Lowlight der letzten Zeit, was ich gelesen habe. Wobei, es ist eigentlich so schade. Ich liebe ja die Fernsehserie Grimm und ich habe mir eine Comic-Adaption gekauft. Oh. Manchmal sind die ja richtig gut und es ist auch von den Schreibern der Serie und es ist auch ziemlich cool. Man merkt halt wirklich, das ist eine Geschichte, die sie nicht erzählt haben, weil es zu teuer wäre. Einfach dadurch, dass sie im Ausland spielt. Und deren Varianten von es spielt im Ausland heißt, es spielt im Ausland in einem Wald, dann kannst du hier einen x-beliebigen Wald nehmen. Oder das Maximum, die Folge, die in Deutschland spielt, wo die einmal Leute ohne Gesicht kurz aus einem Auto in Deutschland von einer Kapelle aussteigen lassen. Oh. Ja. Das Budget ist halt nicht immer hoch, ne? Ich kenne die Serie gar nicht. Also ich weiß, dass es die gibt, aber das war's. Das ist keine Serie für mich. Also ich finde sie halt eigentlich gut. Sie ist halt manchmal auch, es ist auch schon vielleicht ein bisschen trashig und so. Also es kann ja, aber ich stehe drauf. Also ich mag die Serie, ich gucke sie gerne. Vielleicht war das schon der Fehler, mir deswegen Comic zu kaufen, weil die Wartezeit auf die letzte Staffel mir gerade zu lang wird, weil sie hier noch nicht da ist in Deutschland. Aber ich war ja so abgenervt von den Zeichnungen und ich war irgendwann wirklich enttäuscht, weil teilweise die Proportionen der Menschen so völlig irgendwie neben der Spur war. Das war das vielleicht nicht schön anzusehen, aber als dann plötzlich in der ansonsten gute Geschichte auf mal jemand, der vorher kein Messer in der Schulter stecken hatte, ein Messer in der Schulter stecken hatte, nur damit man dieses Messer benutzen kann und danach aber auch keine Wunde hatte. Achso, ich dachte, damit man mal Blut sieht. Nee, Blut gab es da genug und Tote. Das ist nicht das Problem gewesen. Aber so völlig sinnlos. Warum zieht er ihm jetzt das Messer aus der Schulter? Warum hat er jetzt keine Wunde mehr? Ist das auf Deutsch oder Englisch? Es ist auf Deutsch. Es ist bei Panini erschienen jetzt. Mhm. Und ist das bei jetzt? Ich glaube, es ist älter. Ich habe mir den auch gebraucht gekauft. Ja. Ist das ein Vertigo-Titel? Nein. Es gibt verschiedene, ich frage so doof, weil es gibt ja verschiedene Comic-Serien, meine ich zumindest, die Grimm heißen. Oder, also ich habe irgendwie auch was zu Grimm, aber ich habe bald das Gefühl, dass darauf die Serie basiert. Das kann sein. Das mag dann auch sein, dass es dann besser ist. Also ich kenne den Verlag nicht. Ich habe von dem noch nie was vorher gehabt, bei dem das in Amerika erschienen ist. Der sagte mir gar nichts. Aber wir verlinken das dann ja nochmal, dann könnt ihr nachgucken. Ja, in meinem Lesemonat wird es auf jeden Fall auch auftauchen. Für eigentlich eine gute Geschichte, die aber irgendwie dann doch mich enttäuscht hat. Ich habe ja gar nicht gesagt, was ich als nächstes lese, weil ich das ehrlich gesagt noch nicht so genau weiß. Mach ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Sag ich jetzt nur mal eben so. Weiß ich noch nicht. Dann haben wir ja schon alle festgestellt, dass heute am Tag der Aufzeichnung ja der Gratis-Comic-Tag ist. Und dass wir alle auch in den Comic-Läden waren. Nochmal ganz schön reingehuscht. Natürlich. Was habt ihr denn alles Schönes ausgebeutet? Christine, willst du anfangen? Nicht viel. Spiel's nicht so runter. Ja, ich habe eigentlich von den Heftchen habe ich eigentlich nur drei eingesteckt, weil die ich haben wollte, gab es nämlich nicht. Und zwar habe ich einmal Schattenspringer. Ah. Der dritte ist das, glaube ich. Also mir steht fett 3 drauf, also nehme ich an, das ist der dritte. Dann, Ekö, Spiegelwelt, also Ekö geschrieben, aus dem Splitterverlag, ist ein fetter Drache vorne drauf. Und dann noch was, ein chinesisches China? Also China Books. Warte, ich habe gerade die Katze hier. Moment. Wie heißt das? Der freie Vogel fliegt. Sind 2 Giraffen vorne abgebildet und ich habe... Oh, sieht aber ganz gut aus. Ich habe es gerade mal reingeblättert. Also das sind die einzigen. Ich hätte gerne auch noch ein paar amerikanische gehabt, aber die gab es alle nicht mehr. Aber ich war auch relativ spät, erst so 3:30 war ich erst dort gewesen. Da war schon fast alles weg. Bei mir schon die Comic-Läden alle zu. Ja, ich hoffe ja, dass ich auf der Comic-Con in Stuttgart eventuell noch was kriege. Bei den Verlagen liegen die manchmal noch aus. So, ansonsten, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, man kann ja aus dem Comic-Laden nicht raus, ohne auch was zu kaufen. Neben Bestarius ist noch In This Corner of the World der erste Band. Japan, 40er Jahre, Hiroshima. Mhm. Den Rest kann man sich schon denken. Dann Sun Village von Inio Asano. Ein Autor, den ich übrigens auch sehr liebe, der mit Sicherheit auch in irgendeiner Folge von mir noch vorgestellt wird. Und ich habe ja mein tolles Japan-Special. Und da gibt es Bücher, die natürlich auch als Manga erschienen sind, beziehungsweise, wie man so schön sagt, Graphic Novel. Und zwar gibt es ein Buch von Hiromi Kawakami, Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Und der wurde auch zeichnerisch umgesetzt. Und da habe ich mir zwei liebe Bände. Das. Da habe ich jetzt, es gibt jetzt wohl einen ganz neuen, ein dickes Buch, das habe ich auch gesehen, aber das hat mir irgendwie von der Aufmachung nicht gefallen. Da habe ich gedacht, nee, dann hole ich mir lieber die 2 kleineren, weil vom Preis macht es keinen Unterschied. Das ist 1 Euro Unterschied, ob man sie sich einzeln kauft oder für 28 Euro im dicken Band. Mhm. Also fand ich. Das ist so ein größeres, ne, das neue. Ich habe das auf der Buchmesse gesehen. Ich war auch richtig, es ist größer wie auf A5 Carlsen, noch. Oder? Also es ist. Im Carlsen erschienen, ja. Also ich finde es schön, dass sie es machen, um Gottes Willen. Aber ich finde halt die kleinen Ausgaben, finde ich schön, also diese A5-Ausgaben. Ich habe auch die kleinen alten gelesen. Genau, die sind ja schon was Taniguchi, älter. Taniguchi. Ich weiß gar nicht, ob die noch also im Verkauf sind. Ich glaub, großartig, die nehmen die ne? Ganz ja, ich toll, kenn, ich ganz ja, langsam. Ich kenne ja das Buch und war auch von dem Buch ja so fasziniert, obwohl das eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist. Aber das hat mich auch, das war sehr gut. So, und ihr? Bin ich mal dran, ne? Ja. Ich habe gerade noch gesucht, was ich doch alles geholt habe. Also ja, ich war bei Comics in Hannover. Ich sage das einfach mal, weil die sind immer so lieb. Da kann man vorher eine E-Mail hinschicken und sagen, was man haben will. Und dann muss man sich nicht anstellen an der Schlange, die heute, glaube ich, um kurz nach 10, also bestimmt 50 Leute standen da außerhalb des Ladens quer über den Platz dort. Das ist echt der Hammer. So großartig. Und mitgenommen habe ich Grandville, heißt es, wird das so Ich ausgesprochen, glaube, ja. glaube ich. Unerschrocken 2 von Reprodukt. Grandville, weiß ich gar nicht, ist das von welchem Schreiber Verlag und ist das? Weiß Leser. das? Schreiber und Leser. Tiere auch, Ja. ne? Hat was mit Tiere zu tun, eine Tierkrimi. Kultgeschichten Ah. von Kultcomics, die sind wohl das erste Mal dabei und es ist Andy Warhol vorne drauf. Lucky Luke, hey. Dann, ja, wie spricht man? Usagi? Usagi? Der Hase? Ja. Ja, Usagi. Usagi. Tierdings da auf jeden Fall. Wieder was mit Tiere. Kein G, sondern es ist G. Usagi. Usagi, ja. Finde ich spannend. Also, es ist wie so ein Tier-Ninja. Ist auch ein Samurai, Klassiker. Entschuldigung, Samurai. Ja. Samurai. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall, ich finde es immer interessant, deswegen ich das sehe und wollte da einfach mal reinlesen. Und es ist ja die Gelegenheit beim Gratis-Comic-Tag. Und das Apo Sims, auch ein Manga, Ah, ne? ja, der ist toll. Science Fiction, glaube ich, ne? Ja, der ist ganz So. toll, den habe ich schon gelesen. Ah, apokalyptisch, habe ich so eine Ja, sehr gut. Sehr minimalistisch, aber auch sehr gut. Erinnerung. Okay, ja, bin ich sehr gespannt. Also das sind ja schon, oh Gott, es sind 6. Und dann habe ich noch, ich bestelle ja immer einen USA-Titel und da habe ich mir auch 3 englische vom Free Comic Book Day bestellt. Der war letzten Samstag, am 5. Mai. Und zwar einmal The Tick. Ja. Natürlich Yeah. die The Tick-Ausgabe, mein Lieblings-Superheld. Dann habe ich noch The Only Living Boy. Okay. Kann ich vielleicht nächstes Mal was zu erzählen, weil ich weiß nicht wirklich viel darüber. Und was total genial aussieht, Barrier, also so wie Barriere ohne E geschrieben, ist bei Image erschienen und ist so ein Projekt auf 5 Hefte eigentlich angesetzt im Querformat. Und es erscheint jetzt, also die Hefte selber erscheinen jetzt, jede Woche erscheint eins, was für die USA ungewöhnlich ist. Normalerweise erscheint einmal im Monat ein Heft. Und gratis gibt es den ersten Teil, den habe ich auch bekommen. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mehr gekauft. Ich hatte mir noch, ich hatte mir letztens notiert, ich wollte unbedingt, wie heißt es, Du sprichst mit deinen Pflanzen. Von Katharina Grewe. Das wollte ich unbedingt haben. So ein Cartoon-Band. Also alleine der auf dem Cover ist eine Frau mit so einer Schaufel in der Hand und hat da so eine Tomatenpflanze, Tomatenbaum, sieht aus wie ein Tomatenbaum vor sich. Und über die Hecke guckt der Nachbar und sagt, du sprichst mit deinen Pflanzen? Und sie sagt, ja, soll ich ihnen schreien? Es ist so, also alleine dieses Cover. Ja, das musste ich haben, hatte ich mir vorbestellt. Und dann habe ich ein paar US-Sachen noch mitgenommen. Und da ich danach noch shoppen war, habe ich die Tüte noch nicht ausgepackt. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist, ehrlich gesagt. Auch was mit Eulen und so. Also, Zeug. ja, mache ich bald wieder Fotos auf Instagram. Instagram. Gibt es dann wieder Bilder? Ja, soweit. Ja, cool. Mein Gratis-Comic-Tag. Laden war voll, voller Luftballons. Es war sehr schön. Bei uns nicht. Bei uns war es sehr schlicht, ein Tag wie jeder andere auch. Ausbaufähig, sagen wir mal. Ich habe einen schönen Immerhin hatten wir die Comics gehabt. Also. Stoffbeutel, ganz viel Lesezeichen, Postkarten, ein Panini-Fächer oder Kelle, weiß ich nicht, wie man das nennt. Vielleicht hat irgendeiner von euch das auch. Fächer. Ist es mit so einem Und Plastikgriff? ja. Ja, die gab, ja. 50 Jahre Ich habe Panini erst oder so? gedacht, das wäre ein Tischtennisschläger. Nee. Das Ich sah so merke schon, ich aus. muss dich mehr im Japanischen unterrichten. Ach, sie sehen so aus, Fächer so Kreise. Ja. Ach. Es sind nicht nur diese typischen zum Aufdrehen oder wie man das sagt, aufklappen. Auf Ja, ich habe Fächern. also verschiedene Auf Assoziationen Fächern. gehabt. Wie Nee, zum guck. Beispiel Spanking-Kelle. Das Nein, war jetzt nicht ah, jugendfrei übrigens. aus. Oh, U18, U18. Ü80! Nee, schon wieder Nein. Ü80. Ihr wisst ja alle gar nicht, was Spanking ist. Ja, Nein. genau. Nein, das wissen wir alle nicht. Also, wir sind da viel zu jung für. Ja. Genau. Zart. Wir machen demnächst mal eine Folge über Erotik-Comics. Das finde ich cool. Wow. Ich glaube, was habe ich hier überhaupt? Scheinkleister. Ja, da kann ich überhaupt nichts zu beitragen. Ich glaube, Sandra, deinen Beitrag muss man alleine machen. Ich glaube auch. Das wird ein Sandra-Special. Ich hätte hier tatsächlich einige. Wobei, ach, gar nicht wahr. Nee. Ich habe da noch diese in Anführungszeichen Erbstücke. Ich hätte sogar was. Mir fällt gerade auf, ich hätte da was. Außerdem habe ich Manaras. Ich habe Manaras. So. Oh, ja. Manara ist auch erotisch und ist aber auch sehr genial. Ja. Ne? Also Erotik muss ja nicht doof sein, ganz im Gegenteil. Ja, das machen wir mal. Demnächst mal. Ja. So, das war mein Gratis-Comic-Tag. Also eine Spanking-Kelle ein Fächer mit einem Plastikgriff. Viele schöne Lesezeichen von Kase, heißen die so? Dieser Manga-Verlag? Kase? Kase? Ich glaube, die werden Kase ausgesprochen. Kase. Splitter und auch vielen anderen. Hattest du schöne Sachen. Ich packe nachher meine Tüte aus. Bin schon ganz schache schon mit den Hufen. Da hattest du ja richtig Party bei dir. Ich habe nämlich auch schon gewusst, ich werde es heute nicht in meinen Comicladen schaffen, einfach dadurch, dass ich da fast eine Stunde hin unterwegs bin. Hab aber auch per Mail vorbestellt und auch was vom Free Comic Book Day vorbestellt, also vom Gratis-Comic-Tag, habe ich dann Courtney Crumrim eben auch. Sehr gut. Ja, ich weiß, ich hoffe, es ist der Story-Arc, wo ich nicht den Image First zu habe. Okay. Der freie Vogel fliegt, habe ich mir auch vorbestellt gehabt und QRT. Ah, das wollte ich auch erst nehmen. Das ist ein Kindercomic bei Reprodukt. Genau, ne? Aber nachdem ihr dann alle so toll erzählt habt, ja, wir fahren da jetzt alle gleich erstmal schön in den Comicbuchladen, habe nochmal auf die Seite geguckt und habe festgestellt, dass es in meiner Umgebung tatsächlich einen Laden gibt, wo man unter eine halbe Stunde hinbraucht, der am am Gratis-Comic-Tag teilnimmt. Und den kannte ich auch noch gar nicht, den hatte ich noch überhaupt nicht im Schirm. Es ist ein Buchhändler, der halt sein Sortiment auch um ein paar Manga und Comics erweitert hat, was hier ein bisschen tatsächlich bei mir in der Ecke die Ausnahme ist. Du kriegst zwar mal hier in dem einen Buchhandel auch noch einen Asterix und in dem anderen kriegst du auch eine ganze Palette Manga, aber du kriegst da keine Comics. Und das war tatsächlich sehr nett. Ich habe mich dann nett unterhalten und habe mir dann da auch den zweiten Band von Unerschrocken mitgenommen. Das heißt, den hatten wir jetzt damit auch schon mindestens zweimal. Ich habe auch... Ja, das ist diese Biografie über Frauen. Genau, ne? Über außergewöhnliche Frauen. Verschiedene. Habe mir auch Usagi mitgenommen. Das habe ich auch schon mehrfach gesehen gehabt und wollte da endlich mal reingucken, was hier der Beschützer Hase so kann. Ach, das ist ein Hase. Ist ein Hase. Usagi ist ein Hase. Das ist ein Hasen-Samurai. Das stand, glaube ich, sogar auf der Seite von Gratis-Comic-Tag, dass das tatsächlich Beschützer-Hase heißt. Ja, kennst du das Sailor Moon? Sailor Moon, ja. Ja, Usagi kommt da auch vor. Ich bin zu alt für Sailor Moon. Ja, aber du kennst ich kenn, es doch. Ja, die ist blond. Ja, wow. Schlank und hat irgend so ein Diadem oder so. Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor irgendwelche anderen Planeten. Nee, die Sailor Pluto ist die beste. Und man muss ja die kleinen Planeten, die jetzt keine Planeten mehr sind, auch beschützen. Das ist richtig. Sind das alles Frauen? Das sind Frauen. Es gibt aber auch Männer. Ja, die haben alle Anzüge an. Das weiß ich noch. Wie die hießen, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich jetzt so eine Assoziation zu Glücksbärchis. What? Ich weiß auch nicht. Ja, und dann gibt es noch Sailor Grumpy Bear und Sailor. Ja, genau. Ein Mond auf dem Bauch. Ein Baum. Nein. Naja, aber da gibt es auch Katzen. Das stimmt. Ja, Katzen. Ja. Sailor Katze. Auf jeden Fall habe ich auch Echo mir geholt, weil ich den auch ständig bei dem Verlag sehe und mich da noch nicht rangetraut habe. Aber das habe ich irgendwie verpennt, das Heft, weiß ich auch, habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Bin neugierig, ich bin echt gespannt. So wie ich das mal gesehen hatte, ist das halt auch tatsächlich komplett frauenbasiert. Ja, es gibt einen Haufen Ladies, die da austeilen, so wie ich es gesehen habe. Mhm. Was ist, wenn ich einen Mann will? Dann kannst du dich in die Ecke stellen und heulen. Dann nimmst du dir hier einmal hübsch, Schreiber und Leser, der Janitor. Der Janitor. Oder habe ich eine etwas niederschmetternde Kritik drüber gelesen? Über den Janitor. Lass uns abwarten. Wenn wir das hier ausstrahlen, dann ist es ja sowieso so, dass alle schon ihre Gratis-Comics gelesen haben. Und dann könnt ihr uns vielleicht in den Kommentaren was erzählen, welche ihr gelesen habt. Genau, was habt ihr euch geholt? Wie fandet ihr das? Ich habe der Janitor und Grenfell bei von Schreiber und Leser mit zugeschickt bekommen, mit einem Comic zusammen, freundlicherweise. Aber weil wir einmal dabei sind, ich habe heute den Anreiz auf Twitter gesehen, warum man eigentlich so einen Tag nicht dafür nutzt, dass auch mal die kleinen Verlage oder die unabhängigen Zeichner mal ans Licht gezerrt werden und nicht nur die großen Verlage ihr Zeug raushauen. Also da ich weiß gar nicht, ich glaube, das war vom Joshua Sauer war das gewesen. Hat er eigentlich recht. Eigentlich hat er ja recht. Eigentlich sollte man so einen Tag dafür nutzen, auch mal, dass die Zeichner was sagen können oder mal unter die Leute kommen, die man vielleicht gar nicht so sieht. Ist ja bei Büchern nichts anders. Also ich bin sowieso für einen Indie-Comic-Day. Ich finde auch, dass das gar nicht so stimmt, dass die gar nicht vorkommen. Natürlich nee, ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht vorkommen, aber du hast ja wirklich überwiegend die großen Verlage oder alte Sachen, die wieder ans Licht gezerrt werden. Ja. Also es ist mir zumindest jedes Jahr, fällt mir das auf, dass du entweder die großen Verlage hast oder auch viele Sachen, die schon seit Jahren auf dem Markt sind und jetzt einfach wieder rausgezerrt werden. Aber du brauchst aber die ja auch, schon, dass die Leute was bezahlen müssen, ne? Ja, aber warum nutzt man das nicht dafür, dass jeder Verlag dann zum Beispiel auch mal sagt, hier komm, wir haben was ganz Frisches am Start oder wir geben auch mal den anderen eine Chance, die jetzt noch nicht das Glück haben, bei einem Splitter-Verlag oder so untergekommen zu sein. Also was auch total schade ist, ich habe sonst immer ein Weißblech-Comic genommen. Stimmt, es war keiner dabei. Also das ist so Gewalt, Sex, Porno. Captain Berlin. Entschuldigung, Porno nehmen wir mal weg. Also Gewalt, Sex, Zombies, Horror, Vampire, Gewalt, Sex, Horror, Vampire. So in der Art. Blut, Pulp. Die sind echt cool. Und die haben halt so, also es ist halt total schräg, ne? Und die waren sonst immer dabei und die waren diesmal nicht dabei. Ich weiß auch nicht, woraus, nach welchem Schema die aussortiert werden, die Comics. Die werden, glaube ich, gar nicht aussortiert. Die müssen, nur hier schreiben. Wenn irgendjemand von den Verlagen uns zuhören sollte, können die uns aber auch gerne das in den Kommentaren erklären, wie das eigentlich läuft mit dem Gratis-Comic-Tag. Das wäre tatsächlich mal spannend. Wie kommt man als Verlag da eigentlich rein? Oder als Nicht-Verlag? Als Self-Publisher. Muss man da als Verlag, also gibt es überhaupt den Fall, dass Verlage aussortiert werden? Das glaube ich nämlich nicht. Das kostet einfach viel Geld auch, ne? Mhm. Und die Händler müssen ja auch bezahlen. Richtig. Also was wir da uns abholen, ist ja für die Händler nicht gratis. Das stimmt. Ist so wie die Apothekenrundschau, ne? Die ist ja auch nicht gratis. Schöner Vergleich. Unseren Ü70-Inhalt, also die Apothekenrundschau, kostet auch Geld. Nicht immer einfach mitnehmen und die Kreuzworträtsel lösen. Soll ich aber noch ich erzählen, was ich dann auch erfahren. Noch gekauft habe, weil ich natürlich nicht ohne was rausgehen konnte? Ja, ich habe ein Wimmelbildbuch gekauft. Und ich habe schon gedacht, du hast das gratis gekriegt. Nein, ich habe von Jens Natter ein Wimmelbildbuch gekauft mit witzige Wimmelbilder zur deutschen Geschichte. Oh, okay. Und ich habe jetzt irgendwie so diese XXL-Kartonpappe-Bücher vor Augen. Nein. Für Kinder. Also es ist anders. Der Jens Natter hat auch gerade die grafische Adaption zum Schimmelreiter gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, Sandra hatte das als... ich hatte das als Tipp. Genau, als Tipp schon mal auf ihrer Seite. Das lag da auch neben. Ich hatte es in der Hand und habe mich dann aber für die schöne, leichte Kost mit den Wimmelbildern zur deutschen Geschichte, wo ist denn der Luther mit seinem Hammer und so entschieden. Ich finde ja, man kriegt so ein bisschen Kopfschmerzen von Wimmelbildern. Ach, das ist halt mal eine nette, leichte Kost für zwischendurch. Oh, der Tod ist auch mit dabei, sehe ich gerade. Hafen City, na, da gab es die noch nicht. Aber sehr schön, so mit vielen kleinen Gags drin, wenn man mal genauer hinguckt. Ist. Kennst du Such den Wookie? Nein, aber ich möchte es haben. Ja, gut. Das ist auch ein Wimmelbildbuch. Ich glaube, das ist bei Darling Kindersley erschienen. Okay, ich will Wookies suchen. Such den Wookie. Also ist klar, ja, Star Wars, Chewbacca, so für alle, die jetzt nicht so. Also Chewie, der Freund, Kumpel, Co-Pilot von Han Solo. Also Sandra. Chewie wird ja jetzt wieder ganz berühmt. Ja, ich. Ach, das ist auch ein Insider. Ja, Entschuldigung. Also Ariane und ich, wenn wir bowlen gehen. Christine war leider dann noch nie dabei, weil da kannten wir uns noch nicht. Dann da ist so eine kleine Entfernung immer, dazwischen. Dann setzen wir uns gerne, also nebeneinander auf diese Sitze und dann ist ja diese Konsole, wo man, also jedenfalls da, wo wir hingegangen sind. Ne? Wo man halt die Spielstände so eintippen vor kann. Allem, wo man die Spielstände eingibt oder wo man Reset drückt, damit die Pins hochgezogen werden. Ja, und das ist halt wie so ein Cockpit vom Falken und dann fliegen wir halt mit Lichtgeschwindigkeit. Und Ariane ist Hahn und ich bin Chewie. Oh. Okay. Chewie, dichte Knopf. Also bei uns sehen die nicht wie Cockpits aus. Ja, wir waren auch schon lange nicht mehr Buhlen, weil ich wohne jetzt über 100 Kilometer entfernt. Ja, ich wohne noch ein bisschen mehr von euch entfernt. Auf der nächsten Veranstaltung dann. Genau, vielleicht genau. Die Comic-Con. Ja, dann werden wir quasi Star Wars Bowling machen. Wer bist du dann, Christine? Wo? Wer du dann bist. Ach so, von Star Wars? Oh Gott, da fragst du genau die Richtige. Jabba Kaka Beans. Ich habe das böse Wort gesagt. Nein, ich habe da keine Figur. Jaja. Sie könnte ja Jabba the Hutt sein, aber ich weiß nicht, das ist ja jetzt irgendwie auch, das würde ihr nicht gerecht werden. Nein. Außerdem wissen wir ja beide, wer Jabba ist, also von daher funktioniert das auch nicht. Der ist schon besetzt. Wir wissen alle, wer es ist. Ich habe die Filme auch geguckt. Nein, wir haben ja auch eine Realbesetzung, Sandra und ich. Das ist auch so ein Insider. Ich will es, ne, wir gehen nicht in die Tiefe. Es ist noch nicht mal unbedingt was mit den Körperausmaßen. Es gibt einfach Nein, Leute, das hat damit nichts zu tun. Es gibt Leute, die sind so. Okay. Die nehmen sich Sklaven und so. Frieren Hahn ein. Aber ich habe jetzt noch mal, wir waren doch bei den kleinen Verlagen, um jetzt mal wieder zurückzukommen. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Also Weißblech ist diesmal echt nicht dabei gewesen. Das ist schade. Dafür halt Kult-Comics. Mhm, genau, das ist cool. Und deshalb habe ich die auch gleich geschnappt. Und Sigurd. Ja, das ist ja... Finde ich aber auch gut. Ja, ich weiß aber auch gar nicht, das ist auch ein kleiner Ewald Verlag steht hier. Oder? Und auch eben Der freie Vogel fliegt. Das zumindest sagt mir der Verlag nichts. Also es wäre auch da durchaus möglich, dass das ein kleinerer Verlag ist. China Books, die sind relativ neu. Und ich habe die letztens gesehen im Comicbuchladen. Die haben zweisprachige Titel. Ach cool. Chinesisch und Deutsch. Sehr schön. Da bin ich ja mal und auch gar nicht so teuer. Also guckt euch das mal an. Das ist echt spannend. Ja. Ich habe aber bis jetzt nur reingelesen, sonst nichts. Also ich hoffe ja, möglichst schnell meinen Weg zum Comicbuchladen zu finden, dass ich es abholen kann. Dann kann ich da auch reinlesen. Stand, glaube ich, relativ an erster Stelle. An erster oder zweiter Stelle, weil es mich halt einfach interessiert. Weil es sieht ja toll aus. So, was haben wir noch auf der Liste für heute? Ich glaube, sonst wollten wir jetzt uns nur noch bei den Hörern bedanken, dass sie so tapfer mit uns durchgehalten haben. Danke. Dankeschön. Ihr seid ganz tapfer, dass ihr alle zugehört habt bei unserem ersten. Jetzt würde ich direkt ausschalten. Oh mein Gott, jetzt Podcast. Kommt der Schleim. Wir jetzt haben auch hier eine Packung Schleim. Yeah, yeah. Und Slime, dieses Grüne, das hatte ich früher. Yeah. Das oh hat Gott, so das wird gestunken. Immer schlimmer. Also von mir aus könnt ihr auch einen Slimer bekommen. Ich schicke euch den Geist eben durch die Leitung. Und denkt an das Gewinnspiel. Richtig. Ja. Yeah. Das ist ja quasi schon Stunden her, dass wir darüber gesprochen haben. Denkt an das Gewinnspiel. Einmal Tüti, einmal Miru. Buch 1. Genau. Und ich habe schon gedacht, eigentlich würde es genauso gelten, wenn unter einem unserer Beiträge, falls, also naja, okay, wir wissen noch nicht so genau, wo unser Beitrag erscheint. Ob in den einzelnen Blogs oder auf der neuen Webseite, das wird sich zeigen. Aber da, wo ihr was seht, zur Folge 1, da dürft ihr kommentieren und könnt gewinnen. Richtig. Dann würde ich mal sagen, noch eine Runde Kuchen und Kaffee für alle. Oh, jetzt noch ein paar Kekse erstmal, glaube ich. Jetzt sind es die Kekse. Ich bin ein bisschen vollgefressen jetzt von dem ganzen Kuchen. Ich habe aber noch Kaffeekekse. Ich hätte gerne, es gibt diese total leckeren Waffeln mit Schokolade. Afrika sind die Leute, hätte ich gerne.